Meine Mutter hat mir erklärt, welche Fächer man studieren kann, welche Rechte ich habe, dass ich mich von Lehrern nicht anschreien lassen muss, dass man das Messer nach rechts legt und die Gabel nach links, dass das aber in Wirklichkeit völlig egal ist, dass Philosophen darüber nachdenken, was die Welt eigentlich ist und wie wir Menschen auf ihr leben, dass Zeitungen manchmal voneinander abschreiben, dass Ansichten eines Clowns der einzig lesenswerte Roman von Heinrich Böll ist. Als ich 8 Jahre alt war, hat sie mir »Den Mars bezwing ich in 8 Tagen« vorgelesen, die Geschichte von Johannes Kepler, der gegen die Kirche gekämpft hat und gegen das Weltbild seiner Zeit. Jeder Mensch kann nur so weit wachsen, wie er gucken kann. Ich hatte einen sehr guten Ausblick. Und dann hatte ich Menschen, die mir zwar keine Chancen gegeben haben, dafür aber Geld und Dinge und Erlebnisse, die mir etwas geschenkt haben und dafür nichts wollten. Lehrer, Verwandte, Eltern von Freunden. Sie haben mich in den Freizeitpark mitgenommen, in den Urlaub. Kurz bevor ich von zu Hause ausgezogen bin, hat mich die Mutter einer Freundin dazu eingeladen, mir Möbel auszusuchen, die sie nicht mehr brauchte. Ich nahm einen Holzschrank mit einem großen Spiegel und einen Teppich mit. Seitdem habe ich die meisten Möbel, die ich mit 18 angeschafft habe, wieder aussortiert. Nur der Schrank und der Teppich sind immer geblieben. Die Eltern meines damaligen Freundes haben uns für den Umzug ihr Auto und den Anhänger geliehen. Ich habe all das nie als Hilfe empfunden, sondern als Großzügigkeit. Ich war dankbar, ohne das Gefühl zu haben, dass ich dankbar sein musste